Sag, o Leute der Schrift, grollt ihr uns nur darum, dass wir an Allah glauben und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zuvor herabgesandt wurde und dass die meisten von euch Frevler sind? Ja, also, warum grollt ihr uns? Ja, wenn man der einzige Grund ist, dass wir an das glauben, was zu uns herabgesandt wurde und sogar auch noch an das, was davor herabgesandt wurde, dann ist das kein Grund, einem Menschen zu grollen. Denn das ist doch ein Grundrecht von einem jeden Menschen. Und dieses Grundrecht vertretet auch ihr, dass jeder wählen darf, was er für sich selber als Glaube auswählen möchte. Dass jeder wählen darf, wie er seinen Glauben praktizieren möchte. Ja, das steht sogar im modernen Sinne, wenn ihr möchtet, sogar in der Menschenrechtsdeklarierung. Warum nimmt man dann den einen Menschen die Freiheit, diese Wahl zu treffen? Die Wahl ihrer Rituale, die Wahl ihrer Kleidung bis hin. Ja, diese Rechte spricht man dann den einen zu und den anderen nicht. Ja, das ist nicht etwas, was als Gerechtigkeit gelten kann. Die Gläubigen sollten dann auch diese Freiheit besitzen, zu Allah rufen zu dürfen, sich zum Gebet versammeln zu dürfen, ja, ihren Dien so ausleben zu dürfen, wie sie es für richtig halten. Wo ist dann der Grund zum Groll? Und wir glauben ja sogar an das, was vorher herabgesandt wurde. Das heißt, was auf euch herabgesandt wurde. Ihr seid doch Leute der Schrift. Ihr glaubtet ja auch einmal daran. Ja, und für uns und für euch galt das ja auch, diese Hingebung zu Allahs Dien und zur Religion. Ja, dann lasst uns doch befolgen, was auf uns herabgesandt wurde. Sag, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt, aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einem noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Wenn sie zu euch kommen, sagen sie, wir glauben. Wo sie schon mit Unglauben behaftet eintreten und auch noch mit ihm wieder herausgehen, also mit dem Unglauben behaftet. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. Das heißt, diese Iman-Äußerung, die sie da sagen, das ist keine wirklich aufrichtige. Sie geben vor, den Iman angenommen zu haben, nur äußerlich. Warum? Das haben wir vorher schon gelesen, damit sie die anderen verwirren können. Indem sie nämlich morgens Iman verkünden und abends wieder sagen, nein, wir haben darin nichts gesehen und den Iman wieder verlassen. Und du siehst viele von ihnen in Sünde, feindseligem Vorgehen und den Verschlingen von unrechtmäßig Erworbenen dahineilen. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie tun. Ja, also was das Verschlingen von Gütern angeht, welcher Art auch immer, Zins, Wucher, das Verbotene, Verwehrte, die Haram-Dinge, da haben sie keine Skrupel, das zu praktizieren. Ja, und das erklärt vielleicht auch diesen Groll, der vorhin angesprochen wurde, oh Leute der Schrift, warum grollt ihr uns? Ja, wenn jemand seinen eigenen Dien nicht praktiziert, ja, und er sieht andere das aber praktizieren und selber Verwehrtes und Verbotenes tut und er sieht andere, die halten sich an diese Gesetze, ja, dann entsteht natürlich ein gewisser Groll. Und wenn der eine auch diese Aufgabe, die Allah einem gegeben hat, den Dien weiter zu verbreiten, diese Aufgabe verlassen hat und anderen jetzt diese Aufgabe gegeben wurde, dann ist das vielleicht, was hier mit dem Groll bezeichnet wurde. Warum verbieten ihn nicht die Leute des Herrn und die Gelehrten die sündhaften Worte und das Verschlingen von unrechtmäßig Erworbenen? Fürwahr, wie schlimm ist, was sie machen. Ja, also die Ulama-Rolle, die Gelehrten-Rolle ist unter anderem auch, die Menschen vor sündhaftem Benehmen, vor der Sünde abzuhalten. Ja, also davor zu warnen, zu unterrichten. Ja, wer weiß, soll auch andere unterrichten. Ja, die Art und Weise kann natürlich sehr verschieden sein, aber diese Grundpflicht ist in jedem Fall da. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. Ja, wenn im Arabischen diese Redewendung oder Floskel zu benutzen, die Hände sind gebunden, dann bedeutet das, dass derjenige geizig ist. Ja? Das war ein Jude, der das gesagt hat. Das ist auch im Arabischen so eine Art und Weise, wenn einen so bezeichnet man die Allgemeinform benutzt. Und jeder, der das unterstützt, diese Aussage, der ist dann auch ihm ähnlich. Und zwar zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wissen wir, die Juden waren dort ansässig in Medina und die meisten von ihnen waren beruflich oder ihr Handwerk war, dass sie Waffenhersteller waren. Ja, es war ein handwerkliches Volk oder Gemeinde, die dort gelebt hat, unter anderem Waffenhersteller und sie waren also Ahl al-Kitab. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina kam, schloss einen Vertrag mit den dortigen Bewohnern, den Mushrikin, den Götzenanbetern und den Yahud, die dort halt gelebt hatten, schon einiger Zeit. Und in diesem Vertrag war unter anderem ein Teilpunkt von diesem Vertrag, dass wenn jemand von außerhalb Medina uns angreifen sollte, dann werden wir alle zusammen die Stadt verteidigen. Doch was ist passiert? Immer wenn es dazu kam, dann kamen die Ahl al-Kitab, die Yahud, die dort gewohnt hatten, kamen nicht dazu, um zu verteidigen und hielten somit ihren Vertrag nicht ein. Wenn dann auch mal gesagt wurde, spendet doch für ein gemeinsames Unternehmen, dann sagte schließlich einer von ihnen sogar, sind Allahs Hände gebunden? Also warum sollen wir für seine Sache spenden? Warum gibt Allah nicht selber für seine Sache? Ja, also eine unerhörte, selbst unter frommen Juden schon, eine unerhörte Aussage, die hier geäußert wird. Und Allah gefällt diese Aussage nicht und er sagt, ihre Hände sind gebunden, ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Ja, Allah gibt und er kann so viel geben, wie er will. Die Schätze aller Dinge sind bei Allah. Aber er hat uns Möglichkeit gegeben und uns geprüft, ob wir bereit sind, für die Sache, die auf Allahs Weg ist, auch auszugeben. Und er prüft uns damit und gibt uns auch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Und letztendlich ist das auch eine Barmherzigkeit Allahs. Er gibt aus, wie er will. Was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. Und wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt bis zum Tag der Auferstehung. Jedes Mal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht Allah es aus. Und sie bemühen sich, auf der Erde Unheil zu stiften, aber Allah liebt nicht die Unheilstifter. Ja, und das haben wir ja vorher auch schon gelesen. Diese Hass und Sektiererei haben wir vorher auch schon gehabt, diese Feindschaft untereinander bei denen, die ihr Buch verließen. Ja, und so war das bei den Mushrikin dann letztendlich auch. Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gottesfürchtig wären, würden wir ihnen wahrlich ihre böse Taten tilgen und sie wahrlich in die Gärten der Wonne eingehen lassen. Ja, wir haben vorher schon mal erwähnt, Allah erwähnt neben den negativen Aspekten, was falsch gelaufen ist, erwähnt er auch das, wie man es richtig machen kann, wie diese selben, die vorher noch hier als wegen ihrer Taten als von Allah verurteilt wurden, wie ihnen jetzt auch die Tür geöffnet wird, dass so könnt ihr es auch wieder gerade richten. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen als Offenbarung von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen. Also sie würden versorgt werden. Den Büchern Allahs zu folgen, und unter diesen Offenbarten gehört auch der Koran, letztendlich dem Koran zu folgen, dann Allah verspricht, dass solchen Menschen Versorgung im großen Ausmaß gegeben wird. Unter ihnen ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun. O du Gesandter, übermittle, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Ja, manchmal lassen wir das Einstehen für die Wahrheit, ja, und meistens sogar können wir sagen, wegen der Furcht vor den Menschen. Geben wir nicht weiter, stehen nicht dazu, stehen nicht dafür ein. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, als Überbringer der Botschaft, als Hauptüberbringer der Botschaft, auserwählt von Allah für diese Aufgabe, hatte natürlich die größte Verantwortung. Und Allah gibt ihm hier die Zuversicht, dass Allah nimmt sich diese an, vor denen du eventuell Furcht haben könntest. So fürchte sie nicht. Und hier sagt Allah auch, dass Allah leitet nicht das Volk, das ungläubig ist, recht. Das heißt, Kufr ist also so eine... Ein Zustand, der, und ungehorsam zu Allah ist auch eine solche Tat, die Rechtleitungswege zumacht. Ja, und deswegen muss man sich umso mehr davon hüten. Sag, o Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird ganz gewiss bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. So sei nicht betrübt über das ungläubige Volk. Gewiss, diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Sabier und die Christen, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Jetzt sagen manche, dass hier wird ja gar nicht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dass die an ihn auch glauben, hier wird ja nur vom jüngsten Tag gesprochen. Ja, aber an Allah glauben, wie hier erwähnt wird, das bedeutet und beinhaltet auch, dass an all seine gesandten Propheten geglaubt wird. Ja, das ist quasi inbegriffen in dieser Aussage, diejenigen, die an Allah glauben. Und wir trafen doch schon mit den Kindern Israels ein Abkommen und sandten zu ihnen Gesandte. Jedes Mal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, wozu sie selbst nicht neigten, bezichtigten sie einen Teil der Gesandten der Lüge und töteten einen anderen Teil. Und sie meinten, dass es keine Versuchung gebe. Sie waren blind und taub. Hierauf nahm Allah ihre Reue an. Dann aber wurden wieder viele von ihnen blind und taub, und Allah sieht wohl, was sie tun. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Maryams. Wodurch Al-Masih selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah meinem Herrn und euren Herrn. Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet fürwahr Allah das Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Helfer haben. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. Wenden sie sich denn nicht in Reue zu Allah und bitten ihn um Vergebung? Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, also Reue, Schirk, was ja die größte Sünde überhaupt ist, aber sogar Schirk kann mit aufrichtiger Taube und Reue auch vergeben werden. Al-Masih, der Sohn Mariams, war doch nur ein Gesandter, von dem bereits Gesandte vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend. Sie beide pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Zeichen klar machen, und schau, wie sie sich abwendig machen lassen. Ja, Siddiqa, wahrheitsliebend, wahrhaftig in sich selbst, sucht Wahrheit, bestätigt Wahrheit, unterstützt Wahrheit. Ja, all das ist der Siddiq. Sag, wollt ihr außer Allah dem dienen, was euch weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Und Allah ist es doch, der allhörend und allwissend ist. Sag, o Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion, außer in dem Rahmen der Wahrheit, und folgt nicht den Neigungen von Leuten, die schon zuvor irregegangen sind und viele andere mit ihnen in die Irre geführt haben und vom rechten Weg abgeirrt sind. Ja, die schon zuvor irregegangen sind. Ja, Rulu wurde schon vorher erwähnt, dieses Übertreiben in der Religion, jemanden von seiner Stellung zu erhöhen, die nicht mehr rechtmäßig ist, wie Isa a.s. von den Christen als Sohn Allahs, von göttlicher Natur bezeichnet wurde, das ist hier gemeint, und damit Leuten folgten, die davor schon irregegangen sind. Es heißt, das sollen diejenigen gewesen sein, die die christliche Lehre beeinflussten, zu relativ früher Zeit, und vor allem darunter die griechische Philosophie, denn die Gefährten von Isa a.s., die Ansar, die waren alle, und das bestätigt auch die historischen Erkenntnisse, die befanden sich alle auf das, was wir Tauhid nennen. Diese Lehre der Trinität hat sich dann später erstmal beeinflusst und dann auch verbreitet. Und zwar dann, so heißt es, als die Lehre sich aus dem Land heraus in andere Länder verbreitete, mit anderen Gedanken gut vermischte. Und dann vielleicht, um sich anzunähern oder welche Motivation auch immer dahinter gesteckt hat, auch andere Dinge eingearbeitet hat, wie nämlich das, was in der griechischen Philosophie schon vorher vorgekommen war, das Konzept der Trinität. Ja, das sehen wir heute auch in vielen Kulturen, wo vielleicht auch Muslime schon seit sehr langem mit anderen Religionsgemeinschaften leben. Beispiel jetzt in Pakistan und die indische Hindu-Kultur, wo wir viele Rituale eingehen sehen und praktiziert sehen, die wirklich von eindeutig hinduistischer Herkunft sind, aber sie werden von Muslimen praktiziert, weil einfach der Unterschied nicht mehr klar vorhanden ist. Ja, das heißt also, die Umgebung hat einen Einfluss, schlechte Gesellschaft hat einen Einfluss, und man muss selber unglaublich klar sehen und auch stark sein, um sich davon auch filtrieren zu können und das auch von sich abwehren zu können, was einfach nicht zu vereinbaren ist mit unseren Glaubensartikeln. Ja, und das ist nicht etwas, was jetzt Muslime selber nur sagen würden. Das geht auch aus Artikeln christlicher Gelehrter vor, dass die Trinität ein später eingeführtes Konzept ist, also in den ersten paar Generationen nicht vorhanden war. Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den Mund Dawuds und Isas, den Sohn Mariams. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Ja, ihr seht auch, es wird immer gesagt, warum eine Strafe oder Fluch oder was auch immer die und die getroffen hat. Das war immer wegen bestimmten Taten. Ja, also Allah ist fern davon, dass er allein wegen der Herkunft eines Menschen ihn verurteilen oder vorverurteilen würde, und auch wir werden nicht dazu erzogen. Es sind immer die Taten. Ja, und für uns vor allem als Menschen die äußerlich wahrnehmbar Taten, die zu einem Urteil überhaupt führen dürfen, und nicht die alleinige, ach, der kommt ja von den und den, oder er gehört zu dem und dem Volk und deswegen darf man über ihn ein Urteil fällen. Nein, das wäre Ungerechtigkeit, und ein Muslim ist fern und sollte eigentlich am entferntesten sein von jeder Art von Ungerechtigkeit. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie zu tun pflegten. Du siehst viele von ihnen, diejenigen, die ungläubig sind, zu Vertrauten nehmen. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie sich selbst vorausgeschickt haben. Es ist, dass Allah ihnen gegenüber sein Missfallen zeigt und ewig werden sie in der Strafe bleiben. Ja, normalerweise würde man ja sagen, ein Ahl-Kitab sollte den anderen Ahl-Kitab unterstützen. Jedoch stattdessen, und das war vor allem in der Geschichte von Rasulullah s.a.w., wird das bestätigt, dass zu seiner Zeit, sallallahu alaihi wasallam, statt den Gesandten und die Gläubigen zu unterstützen, nahmen sie die Mushrikin als solche Nahegestellten und unterstützten sie. Und wenn es zu einer Schlacht kam, dann gaben sie ihnen Botschaften weiter, indem sie dann mehr dazu in der Lage waren, den Muslimen einen Schlag zu versetzen. Und Allah natürlich hat hier und da gewarnt und die Muslime unterstützt und geholfen, aber sie haben diese Rolle in der Geschichte nicht übernommen. Wenn sie an Allah und den Propheten und das, was zu ihm als Offenbarung herabgesandt worden ist, glauben würden, hätten sie sie nicht zu Schutzherren genommen, aber viele von ihnen sind Frevler. Du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen Menschen, die den Gläubigen am heftigsten Feindschaft zeigen, die Juden und diejenigen sind, die Allah etwas beigesellen. Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen. Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Ja, und dazu muss man auch wissen, dass damals die Muslime, als sie nach Medina kamen, und sie waren ja vertrieben worden von den Mushrikin, die ja gar keine Religion in dem Sinne so besaßen, und die fühlten sich am Anfang den Ahl al-Kitab, den Yahud, eigentlich sehr nahe, weil sie ja viele Dinge gemeinschaftlich teilten, den Glauben an so viele Propheten und den Glauben an die Tatsache, dass ein Buch herabgesandt worden war. Und dann aber mit der Zeit stellte sich heraus, dass sie sehr viel Feindschaft auch von diesen entgegengebracht wurden, also von den jüdischen Stämmen, die dort lebten. Es wurde Verrat geübt, es wurden Verträge nicht gehalten, es wurde gegen die Muslime gearbeitet. Wir haben jetzt schon über einige Sachen auch gelesen, sich lustig zu machen und falsche Sachen zu verbreiten, etc. etc. Und die Muslime damals litten natürlich auch sehr unter dieser Feindseligkeit ihrer eigenen Nachbarn, also doppelt nahegestellt, erstmal Nachbarschaftsverhältnis und dann noch Ahl al-Kitab, ja auch Ahl al-Kitab im Gegensatz zu den Mushrikin. Und das erklärt Allah hier, dass nein, das wird euch passieren. Und bei den einen wird es euch mehr passieren als bei den anderen. Und bei den Christen wird es weniger passieren. Aber nochmal, die Taten müssen das bestätigen. Wir vorverurteilen Leute nicht. Ja, aber die Taten, wenn die das bestätigen, hier bereitet Allah uns vor, dass wenn es so passiert, dann müsst ihr damit umgehen können. Und bei den Christen sagt Allah, weil die Demut vorhanden ist oder sprich der Hochmut nicht vorhanden ist, wird euch das weniger passieren. Das heißt, Demut ist Allah also so lieb, er erkennt das auch bei denen an, die er vorher noch hier, ein paar Eier vorher gesagt hat, dass es eine ungläubige Aussage ist, Allah einen Sohn zuzuschreiben. Ja, aber trotzdem sagt er, ihr werdet, was Freundschaft angeht, ihr ihnen am nächsten stehen, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt, also die Ibadah, der gottesdienstliche Handlung, wird bei ihnen sehr, sehr groß geschrieben und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Ja, also Demut nochmal eine ganz wichtige und Allah sehr liebe Eigenschaft, die wir uns umso mehr als Muslime auch aneignen müssen. Damit kommen wir zum Ende von der Lektion 6. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullah, meine lieben Schwestern.